so krank geworden? Wer hat es denn gemacht? Kein kühler Hauch aus Norden und keine Sternenmacht, kein Schatten unter Bäumen, nicht Glut des Sonnenstrahls, kein Schlummer und kein Träumen im Blütenbett des Tals. Dass ich trag Todeswunden, das ist der Menschentum. Natur ließ mich gesunden, sie lassen mich nicht ruhen.